Schwalbe aus fernem Land zurück. Die frommen Störche kehren und bringen neues Glück. Morgen so trüb verhängt und warm ist mir, als fänd ich wieder den alten Liebesharm, den alten Liebesharm. Schulter schlug, als ob ich Säusen hörte, wie einer Taube Flug. Es klopft an meine Tür und ist doch niemand raus. Ich atme Jasmin keine Strauß. Es ruft mir aus der Ferne, mein Auge sieht mich an. Ein alter Traum erfasst mich und führt mich seine Bahn. Ein alter Traum.